niemals jetzt drauf. Die Tür geht auf und zu und der Regen fällt aus. Wer weiß denn schon, was kommt, was danach kommt. Die Kirche und der Friedhof interessieren mich doch am meisten. Ramdes schweigt. Geheimnisse. Ich will es wissen. Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Jeder sagt, nur keine schlafenden Hunde wecken. Jeder sagt, nur keine schlafenden Hunde wecken. Und Gott spielt Bass. Thank you. lang war das denn? Verliert ja vollkommen die Zeit. Schon. Ja, man verliert ja vollkommen die Zeit so. Ja, er hat ja auch zwischendurch den Kopfhörer rausgedreht. Hast du nicht gemerkt, du warst doch. Ich wollte.